Kundgabe 5724. Empfangen durch Bertha Dudde am 15. und 16.07.1953. Erlösung durch Jesus Christus. Jeder Mensch kann sich erlösen, wenn er es will. Doch er kann es nicht ohne Jesus Christus. Also ist Jesus Christus der Erlöser. Doch so der Mensch selbst es nicht will, ist das Erlösungswerk am Kreuz umsonst gebracht worden für jenen. Der menschliche Wille erst lässt es wirksam werden. Der menschliche Wille muss unbedingt eine Erlösung durch Jesus Christus anstreben. Dann erst ist die Sicherheit geboten, dass ihm Erlösung wird. Es ist kein Mensch ausgeschlossen worden. Es braucht kein Mensch unfrei zu bleiben, denn dafür starb der Mensch Jesus am Kreuz. Dass der gesamten Menschheit, den Menschen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, Erlösung werde von ihrer Schuld. Und es ist kein Mensch ausgenommen worden. Doch wider den Willen des Menschen findet seine Erlösung nicht statt. Und der Wille findet erst Stärkung durch Jesus Christus. Darum muss er unweigerlich anerkannt werden als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Ansonsten nicht seine Hilfe erbeten wird. Ansonsten die Gnaden seines Erlösungswerkes nicht in Anspruch genommen werden. Denn der unerlöste Zustand des Menschen besteht darin, dass er von einer finsteren Gewalt gefesselt ist, dass der Wille zum Guten niedergehalten wird und dass er dem hörig ist, der sein Herr ist, dass er dessen Willen ausführt und also gegen das Gesetz göttlicher Ordnung verstößt, dass er lieblos denkt und handelt. Es ist der Wille des Menschen, der noch gebunden ist, der verkehrt gerichtet ist. In verkehrter Liebe verlangt er nur das, was ihn herabzieht, nicht aber, was ihn zur Höhe erhebt. Seine Fesseln ziehen unablässig nach unten. Und will er nach oben, dann muss er frei werden von jenen Fesseln, frei von jener Gewalt, die ihn gebunden hält. Er muss erlöst werden und kann sich erlösen durch die Kraft der Liebe. Diese aber ist überaus schwach in einem Menschen und kann nur Stärkung erfahren, wenn der Mensch den anruft, der jene Macht überwunden hat durch seinen Tod am Kreuz, wenn er den Herrn anruft, dem jener unterlegen ist. Jesus Christus, den göttlichen Erlöser und Bezwinger des Todes, des gefesselten Zustandes und der Kraftlosigkeit. Dieser hat durch seinen Tod am Kreuz unbegrenzte Gnaden erworben, die er austeilet einem jeden, der sie begehrt. Und mit Inanspruchnahme dieser Gnaden erfährt der Wille eine Stärkung, die den Menschen befähigt, zum Liebewirken, zum Erwerben der Kraft aus Gott, die ihm unweigerlich zur Höhe verhilft und ihn befreit aus den Ketten, die ihn gebunden hielten. Er hat sich selbst durch Jesus Christus erlöst oder auch, er war willig, sich von Jesus Christus erlösen zu lassen, seines Kreuzesopfers teilhaftig zu werden. Er ist durch das Blut Jesu frei geworden von aller Schuld, die ihn in die Gewalt der Macht geraten ließ, die Gottes Gegner ist und darum auch von Gott selbst überwunden werden musste. Wird nun Jesus Christus nicht anerkannt als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, so behält der Gegner Gottes die Gewalt über den Menschen, sei es auf Erden oder auch im Jenseits. Und zwar ist das so zu verstehen, dass die Seele in einer Sphäre bleibt, wo ewig kein Licht leuchtet, dass sie ewig zu keiner Erkenntnis gelangt, dass sie unfrei und kraftlos ist und ihre Lage selbst nicht mehr ändern kann, dass sie unselig ist, so lange, bis ein Retter ihr naht. Und dieser Retter ist wiederum Jesus Christus. Denn nur er hat die Kraft, die Seele zu befreien aus der Macht seines Gegners. Doch wieder muss die Seele selbst dies wollen. Sie muss ihn rufen, so ihr durch einen überaus schwachen Lichtschimmer blitzartig die Erinnerung an den Menschen Jesus kommt, der auf Erden als Retter und Erlöser der Menschheit galt. Durch ihren Anruf kennet sie ihn an. Es ist ein Ruf aus größter Not, den der göttliche Erlöser vernimmt und sein Rettungswerk nun auch dieser Seele zugute kommt, dass er ihr Befreiung bringt aus ihrer Qual. Ihr Menschen auf Erden dürftet an Jesus Christus nicht vorübergehen, denn ihr verzögert nur eure Rettung, die einmal doch an euch geschehen muss. Denn ihr könnet nicht ohne Jesus Christus erlöst werden, ihr müsstet aber selbst wollen, von ihm erlöst zu werden. Auf Erden kann dieser Wille in euch erwachen, wenn ihr richtig belehrt werdet über ihn, über die Bedeutung seines Kreuzestodes und eure Einstellung zum Erlösungswerk. Denn immerwährend bringt er sich den Menschen in Erinnerung. Und die Hinweise auf ihn werden in der letzten Zeit so dringlich zu vernehmen sein, dass jeder Mensch einmal ernsthaft darüber nachdenken sollte, ob er seine Einstellung zu Jesus Christus verantworten kann. Er soll Aufschluss über das Problem Menschwerdung Gottes und Erlösung begehren. Dann wird er auch eine ihm zusagende Erklärung erhalten. Aber er soll sich nicht vermessen, ein vorschnelles Urteil abzugeben und alles zu verwerfen, was mit Jesus Christus im Zusammenhang steht. Er muss einmal den Weg zu ihm nehmen. Überaus schmerzlich aber ist seine Reue, wenn er seinen Irrtum erkennt, erst im Jenseits, wenn er seinen Qualzustand sich selbst verlängert durch seine Abwehr dessen, der allein ihn befreien kann aus seiner Not. So wie der Mensch auf Erden oder auch im Jenseits den Weg zu Jesus Christus einschlägt, geht er seiner Erlösung entgegen. Doch ohne Jesus Christus bleibt er ewiglich in der Finsternis. Er kann aus dem Grabe des Todes erst auferstehen, wenn er den anerkennt, der den Tod überwunden hat. Er kann erst selig werden, so er durch seinen Willen sich erlösen lässet, durch Jesu Blut. Amen.